Vater. Dort treffe ich meine Mutter, meine Schwestern und meine Brüder. Dort treffe ich dann all jene Menschen meiner Ahnenreihe von Beginn an. Sie rufen bereits nach mir. Sie bitten mich, meinen Platz zwischen ihnen einzunehmen. Hinter den Toren von Valhalla, wo die tapferen Männer für alle Ewigkeit leben. Am Horizont ein Donnerhall durch das Land. Die Horden Odins sind nun gestrandet. Mit unbändiger Gewalt plündert sie das Land. Tief in ihrem Herzen, wo ist die Heimat?